1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, wir sind wieder da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Freie Themennacht, heute 0800 220 50 50, wenn ihr gerne mit mir reden wollt oder mailt uns domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Sonja und die Sonja ist wie alt? 40. Hallo Sonja. Ja, hallo Domian. Um was geht's bei dir? Ja, Domian, ich habe ein ganz großes Problem, eigentlich mehr oder weniger auch meine Familie. Es geht um meine jüngste Tochter, die ist 17, wird jetzt im Oktober 18 und ist stark borderline-krank und hat Todessehnsüchte. Erklärst du vielleicht mit ein paar Sätzen, was Borderline ist? Borderline ist eine sehr schlimme Krankheit, wo Menschen sich selber verletzen, indem sie sich selber die Arme, Beine, heilige Gesicht, ja, überall, wo man schneiden kann, sich schneiden, Haare ausreißen, ist auch ein Zeichen der Borderline. Viele denken nur, wenn man schneidet. Nein, man kann sich auch auf andere Wege verletzen, indem man sich selber kneift, Haare ausreißt, beißt. Dazu gehört meine Tochter eben. Ja. Wie lange hat sie schon diese seelische Erkrankung? Also man muss dazu sagen, sie ist auch behindert, ist entwicklungsverzögert. Ist jetzt 17, wird 18, ist wie eine 7-Jährige in ganz vielen Punkten und kann dadurch vieles nicht auseinanderhalten und hat auch viel durchmachen müssen, weil sie von anderen Menschen eben abgelehnt worden ist, weil sie anders ist, also fühlt sie sich immer alleine. Sie ist entwicklungsverzögert, sagst du. Das heißt aber, dass sie ganz klar bei Verstand ist, schon? Ja. Ja, nicht ganz. Vielen Dingen eben nicht, leider nicht. Das heißt, verzögert heißt aber nicht, dass sie das irgendwann wieder aufholen kann. Sie wird nie so ganz... Nein, sie wird nie eigenständig leben können. Sie kriegt jetzt auch einen Betreuer. Ja. Mit 18 ist da sofort ein Betreuer. Das haben wir was ein Glück durch. Mhm. Ist im Moment auch das Einzige, was wir durch haben. Ist das dein einziges Kind? Nein, ich habe noch eine Tochter. Wie alt ist die? Die ist 21. Ja. Und ihr lebt in einer Familie, der Vater lebt auch zusammen mit euch? Mein Mann lebt bei mir und meine älteste Tochter wohnt in einer anderen Stadt. Ah ja, aber die jüngste halt noch bei euch, klar. Ist im Moment in Psychiatrien, seit dem 30.05. nur noch in Psychiatrien, dann war sie in Heim. Da konnte sie aber keiner halten, weil ihre Problematik einfach zu groß ist. Und da kommt auch schon unser Problem. Wir wissen nicht mehr, was wir machen sollen, weil keiner will sie irgendwie aufnehmen, weil die einfach die Verantwortung nicht dafür übernehmen wollen, weil sie eben auch hochgradig selbstmordgefährdet ist. Sie hat Rasierklingen geschluckt. Aber entschuldige mal, das ist genau die Aufgabe von Psychiatrien, von guten Psychiatrien, sich mit solchen Leuten zu beschäftigen. Ja, die Psychiatrien nehmen sie immer in einer Krisensituation. Jetzt haben wir im Moment aber eine Situation, wo sie jetzt seit 3-4 Wochen sich nicht verletzt hat. Somit ist sie auch nicht mehr in einer Krise. Dann bezahlt es keiner mehr, dann müssen sie entlassen. Sie geht auch keinerlei Therapie ein, dann hat man da klar die Möglichkeit, dass sie länger da bleibt. Meist geht es so 3 Monate. Ja. Aber sie nimmt keine Therapie an. Sie ist der Meinung, sie braucht keine Hilfe, sie schafft das alleine oder eben hat die Einstellung, mir kann keiner helfen. Achso, in all der ganzen Zeit gab es noch keine wirkliche Therapie? Nein, weil sie die nicht annimmt. Wird sie medikamentös behandelt? Ja. Das schon. Ja. Das nimmt sie, also sie nimmt dann schon Sachen ein, die man ihr gibt. Ja. Ist sie denn so für ihren Zustand zugänglich? Kann man sie dazu ansprechen? Du sagst, sie sagt, sie braucht keine Hilfe. Kann man mit ihr über sie reden? Nein, sie blockt total. Also das sind immer so Bruchstücke, die sie rauslässt, was sie belastet. Sie sagt immer, mich versteht sowieso keiner, also brauche ich mit niemandem reden. Naja. Und das macht unsere Situation eben auch einfach nicht einfacher. Auch den Psychologen nicht. Und darum kommt auch keiner klar. Jetzt hieß es, dass sie in eine Einrichtung soll, die auch über ein Jahr gehen kann. Das wäre eine geschlossene, weil sie muss vor sich selbst geschützt werden. Eben, ich wollte es gerade nochmal sagen, es muss doch Einrichtungen geben, die auch auf so ein Krankheitsbild zugeschnitten ist, wie du es von deiner Tochter beschreibst. Junge Herren, das gibt es auch, aber nicht in ihr Fall, weil die Behinderung eben einfach noch da ist, weil sie nicht dem Alter entspricht. Das heißt, wir haben jetzt eine Klinik, die ist auch super. Für mich wäre die super, für andere wäre die super, aber für sie ist sie nicht geeignet, weil da sind 30-Jährige, 18-Jährige, 20-Jährige so in diesem... Aber du hast gerade gesagt, es gibt eine Klinik, die ihr gefunden habt, wo sie ein Jahr hin soll. Ja, die können sie aber nicht nehmen, weil sie von dieser Entwicklungsverzögerung da überhaupt nicht reinpasst. So. Und da eben auch Fälle sind, da sind, ich sage das mal, da sind so 14 Leute auf dieser Station. Davon sind 6 stark Borderliner, einige noch extremer wie meine Tochter. Du hast du ja noch eine Frage zu der Todessehnsucht. Die Todessehnsucht ist immer schon bei ihr da gewesen und jetzt besonders ausgeprägt? Oder nein, wie kann man die das erklären? Todessehnsucht ist offensichtlich seit 2 Jahren circa, aber jetzt seit einem Jahr so extrem, dass sie auch alles versucht. Wir hatten Suchaktionen mit Hundestaffel, stand auch groß in der Zeitung. Deswegen, ich bin auch fix und fertig und darum habe ich auch angerufen, dass wenn Leute das hören oder Ärzte oder Fachleute, weißt dass die an dir was weitervermitteln, dass wir vielleicht irgendwas finden, wo sie aufgenommen wird, wo man ihr gerecht werden kann. Ja, sehr gerne. Also du hast ja jetzt ausführlich schon geschildert und ich sage ja immer, wir haben sehr viele Leute aus dem medizinischen Bereich in der Zuschauerschaft. Bitte meldet euch, wenn ihr irgendeine Idee habt, wie wir Sonja helfen können. Mich wundert das so. Du hast ja nun mit sehr vielen Ärzten und Psychiater und Psychologen Kontakt. Ja. Eigentlich sind das ja in der Regel ganz gute Lotsen, dass da noch keiner gesagt hat, das und das wäre wirklich eine gute Einrichtung für sie. Nein. Offensichtlich ist der Fall wirklich kompliziert und irgendwie hakt es immer an einem Aspekt der Sache. Es wurde immer gesagt, Sonja, du machst das gut, auch vom Jugendamt. Sie ist von klein auf an, sie hat auch Epilepsie gehabt, ist jetzt 8 Jahre anfallsfrei, in der Förderschule gewesen, habe auch Jugendamt immer mit drin gehabt, Familienhilfen, was können wir machen, wenn ich jetzt selber Fehler mache, dass mich dann jemand darauf hinweisen hätte können, Mensch, das könntest du vielleicht anders machen. Sie geht erst, seit wie sie 14 war, ist sie erst alleine einkaufen gegangen. Die hat eine böse Angst gehabt, einkaufen zu gehen. Oder wenn sie heute noch eine Verkäuferin anspricht, die gerät in Panik. Ja. Das ist eben, weil sie einfach zurück ist. Ja. Und man kann nicht so mit ihr umgehen wie mit einer normalen 17-Jährigen. Wie viele Jahre von den 17 Jahren, die sie jetzt alt ist, hat sie zu Hause gelebt? Eigentlich kann man sagen, in den 17 Jahren war sie einmal 2 Jahre in einer Mädchengruppe, wo das dann aber auch absolut nicht mehr ging. Mhm. Dann haben wir sie wieder zu Hause aufgenommen. Das heißt, sie war sehr viel und im Prinzip die meiste Zeit zu Hause. Ja. Das heißt, es ist für euch und für dich auch eine enorme Belastung, weil du und ihr euch wahrscheinlich komplett überfordert fühlt, was ihr machen sollt. Ja, und man hat sich versucht, Hilfe zu holen und auch vom Jugendamt und die also Falschen gehabt, die sagen, ach, sie machen das schon. Ja, nee, sie machen gar nichts mehr. Also, dir ist klar, dass ich da natürlich komplett überfordert bin, dir da einen schlauen Ratschlag zu geben. Wahrscheinlich auch meine Psychologin, wenn du mit so vielen schon geredet hast. Dennoch rufen wir dich nochmal zurück. Meine größte Hoffnung ist mein Publikum, dass sich da ein oder andere vielleicht melden könnte aus dem medizinischen Fachbereich, der das jetzt mitgehört hat und uns einen Tipp vielleicht mailt, den wir dann gerne an dich weiterreichen. Ja, also wir müssten wirklich was haben, was eben mit ihrem Krankheitsbild, Borderline, Todessehnsüchte zu tun hat, aber auch ihre Altersverzögerung. Ja, das ist ganz wichtig. Und das ist leider ganz schwer zu finden. Wir haben viele Psychiatrien, die auch wirklich toll sind, aber die sind nicht dafür, eben, dass da mehrere Problematiken auf eins kommen. Sonja, Problem verstanden. Ich glaube mit Sicherheit auch bei unseren Zuschauern und Zuhörern. Du legst jetzt bitte auf, wir rufen dich nochmal an. Und ich kann ich mich einmal nochmal ganz doll bei meinem Mann bedanken? Ja, natürlich. Matthias, ich bin dir unwahrscheinlich dankbar. Bin froh, dass du mein Mann bist und so hinter uns stehst, dass du das alles so mit durchhältst. Danke, ich liebe dich über alles. Ich glaube, dass ihr sehr, sehr viel Kraft schon aufgewandt habt in den letzten Jahren, um das zu schaffen, das glaube ich. Sonja, ich verspreche dir, sobald was Interessantes hier bei uns ankommt, kriegst du gemailt. Oder wir rufen an und jetzt legst du auf und wir melden uns gleich nochmal. Ja, in Ordnung. Alles Danke, Gute. Domian. Tschüss. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50, unsere Nummer für euch kostenfrei, Oliver 28. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, Oliver. Um was geht's bei dir? Ich habe ein Alkoholproblem. Mhm. Ein richtig krasses, würde ich mal sagen. Ich habe auch jetzt schon wieder einiges im Tee. Ich höre es schon. Ja. Was hast du heute, wie viel hast du heute getrunken? Also ich bin jetzt schon bei der 12,5 Flasche. Bier. Bier. Mhm. Reines Bier, ja. Also und nichts anderes. Ich trinke nur Bier. Mhm. Wie viel trinkst du in der Regel am Tag? 12 Flaschen. Wie lange schon? 2006. 2006? So lange schon? Ja, weil da hat mich meine große Liebe verlassen. Ich habe alles für sie getan. Ich habe ihr Traumauto besorgt. Ich bin autogeil, sage ich jetzt mal. Ich kenne jeden Autohändler in meiner Stadt. Mhm. Und ich habe versucht, ihr alle Wünsche von den Augen zu lesen. Und ich habe es geschafft, dass sie ihr Traumauto an ihrem 18. Geburtstag vor den Füßen hat, quasi. Was war denn das für ein Auto? Also ein gammeliger Corsa B. Mhm. Das war ihr Traumauto? Ja, war ihr Traumauto. In der perfekten Farbe. Mhm. Alles da gewesen. Mhm. Die Farbe passte, die Ausstattung passte, alles da. Okay. Und dann? Und dann sind wir nach Mallorca geflogen, was gar nicht ihr Ding war. Sie hat einfach nur gekotzt an dem Tag. Wegen des Fluges, oder was? Ja. Mhm. Ja, ich hoffe, sie hört das jetzt nicht, sonst weiß jeder, wer ich bin, was mir jetzt echt unangenehm wäre. Mhm. Aber ich glaube, das hört keiner zu. Nee, es hört keiner zu. Erzähl mal weiter. Sie hat dann den Flug nicht vertragen und hat erbrochen. Und was war dann? Ja, wir hatten einfach einen schönen Urlaub mit ihren beiden besten Freundinnen und ein halbes Jahr, glaube ich, war es. Kann ich nicht genau feststellen. Also ich glaube, ein halbes Jahr. Danach hat sie Schluss gemacht, wegen einem anderen. Ah, also ein Klassiker. Ja, genau. Wie es ganz vielen Leuten passiert. Und danach bist du so abgestürzt in den Alkohol. Ja, weil ich dachte einfach, sie wäre die Frau für mich, fürs Leben, weißt du? Kann ich auch verstehen, wenn man dann vielleicht im ersten Moment abstürzt. Kann aber nicht verstehen, dass man sich jahrelang zusäuft wegen sowas. Was hast du in all diesen Jahren, ich halte nochmal fest, 2006, was hast du gegen die Alkoholsucht in diesen Jahren getan? Ich habe Dyskalkulie, dürftest du vielleicht kennen, hast du vielleicht schon mal gehört. Ja, erklär's unseren Zuschauern und Zuhörern. Ich kann nicht rechnen. Mhm. Bei ganz normalen kleinen Rechenaufgaben, wenn es zu viele wären, wird mir schlecht. Okay, meine Frage war, was du gegen Alkoholismus getan hast. Ja, direkt gar nichts. Aber ich habe meine Lehre beendet als Elektroinstallateur. Immerhin, das war schon mal gut. Das war super. Ja, auch mit Dyskalkulie. Trotz Was mir jetzt wichtig ist, das zu erklären, weil viele kennen es halt nicht. Ja, finde ich auch toll, wenn du das dann geschafft hast. Das ist ja auch eine Leistung und du hast auf jeden Fall eine Berufsausbildung in der Tasche. Ganz wichtig, finde ich das. Ja, ich habe auch versucht, meinen Meister zu machen, was allerdings an Englisch gescheitert ist, weil Englisch kann ich absolut nicht. Muss man da Englisch können? Ja, auf jeden Fall, mittlerweile schon. Aber ist jetzt auch egal. Hast du in den letzten Jahren denn auch gearbeitet? Ja, ich bin bei einem Autokonzern Elektroinstallateur. Bis also, heute? Du arbeitest zurzeit auch noch? Ja. Ja, und wann säufst du? Wenn ich von der Arbeit komme, hole ich mir direkt mein Bier. Verstehe. Und abends haust du dir alles in den Kopf? Und morgens gehst du verkatert schon zur Arbeit? Nee, das ist ja das Tolle. Ich bin nicht verkatert. Du gehst morgens einfach so zur Arbeit? Genau, ich zitter vielleicht ein bisschen, aber das ist... Oliver, ich rechne dir erstmal hoch an, zwei Sachen. Einmal, dass du deine Lehre zu Ende gemacht hast, dass du arbeitest. Und ich rechne ohne dir an. Ohne Schulabschluss. Okay, das finde ich ganz toll. Das sage ich jetzt nicht einfach so dahin, glaub's mir. Zum okay. anderen rechne ich dir hoch an, dass du hier anrufst. Müsstest du ja gar nicht. Du könntest das ja auch alles so laufen lassen. Ich suche Hilfe. Du suchst Hilfe, genau. So verstehe ich das auch. Und ich appelliere wirklich jetzt, also so stark es möglich ist, an dich und deine Vernunft morgen, wenn du bei Sinnen bist und dich hoffentlich wieder an dieses Gespräch erinnerst, sofort etwas in die Wege zu leiten, dass du von dem Alkohol runterkommst. Ja, du aber machst, wie soll ich das alleine schaffen? Nee, das musst du ja nicht alleine schaffen. Dafür gibt's viele Leute, die dir dabei helfen können. Du kriegst dir gleich alle Adressen und Ansprechpartner von uns an die Hand. So machst du dich kaputt weiter, wenn du so weitermachst. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass du auch sehr einsam lebst. Stimmt das? Ja, total. Keine Freundin mehr gehabt seitdem? War hin und wieder mal ein bisschen Sex, aber sonst nichts. Nee, so was Ernsthaftes, also Freundin oder so, gar nicht. Was machst du so an den Wochenenden, wenn du frei hast und wenn du Urlaub hast? Ja, ich habe einen Club von Tuning-Leuten. Ah, okay. Gehst du da? Die treffe ich dann regelmäßig und... Gehst du da auch da besoffen? Da gehe ich dann auch mal hin. Gehst du da besoffen hin? Nein. Okay, also es gibt da schon noch ein bisschen so soziale Kontakte gibt es noch und Freunde. Ja, auf jeden Fall. Also mein Club ist mir auf jeden Fall wichtig. Mhm. So, und jetzt... Ich bin auch Bassist. Was bist du? Bassist, also ich spiele Bass. Ah, also das finde ich auch alles gut. Das heißt, du bist nicht komplett zurückgezogen in deiner Welt. Aber dennoch führst du ein einsames Leben, sagst du. Ja, auf jeden Fall. So. In der Woche. Ja. Wochenende ist auf jeden Fall Party angesagt. Wobei ich dann auch nicht viel trinke. Mhm. Außer wenn ich dann zu Hause bin. Also wenn ich unter Leuten bin, trinke ich nicht. Zwei, drei Bier. Okay, ich habe gerade all die positiven Sachen gesagt. Die negative Sache ist, die habe ich gerade auch schon mal angedeutet, mich schockt auch, dass du seit 2006 noch kein Mal den Anlauf unternommen hast, vom Alkohol wegzukommen. Aber gut, jetzt ist es, wie es ist und jetzt reden wir miteinander. Das heißt, jetzt muss es passieren. Und du hast die Chance dazu. Es gibt tausende Menschen, die das geschafft haben, von der Droge runterzukommen. Du machst dich kaputt. Wie mein Vater. Dein Vater? Was ist mit dem? Ja, er war zwangsläufig mit meiner Mutter verheiratet. Mhm. Aufgrund meines Bruders. Und der hat richtig Scheiße gebaut. Das heißt, er ist Alkoholiker? Also richtig Scheiße. Also nicht nur wegen Alkohol, sondern... Kannst du dir gar nicht vorstellen. Okay, gehen wir nicht in den Bereich oder in das Thema mit rein. Du bist das Thema jetzt. Du brauchst Hilfe und du kriegst jetzt von uns richtig konkret was an die Hand und das musst du aber anfangen und umsetzen. Dafür bitte ich dich jetzt aufzulegen und dann klingelt das Telefon wieder von uns. Da ist meine Psychologin Sabine dran und mit der redest du dann weiter. Heute noch? Heute noch, ja, auf jeden Fall. Innerhalb der nächsten 10 Minuten geht das. Das wäre gut. Das wäre gut. Ja. Oliver, viel Glück wünsche ich dir. Gut, dass du angerufen hast und ich hoffe, dass es jetzt ab morgen bergauf geht. Das wünsche ich dir. Boah, ich danke dir. Sehr gerne. Tschüss. Danke, tschüss. 0800 220 50 50. Morgen ist Themennacht bei uns und ich will euch das Thema sagen. Morgen heißt unser Thema Geschichten rund um das Bett. Ich möchte gerne mit euch über all die Dinge sprechen, die ihr schon im Bett erlebt habt. Das können schöne Sachen sein, das kann Sex, toller, ausgefallener Sex sein. Das kann aber auch sein, dass ihr vielleicht jemanden im Bett habt sterben sehen, einen Angehörigen. Es kann sein, dass ihr schwer krank wart und lange im Bett lagt oder vielleicht noch immer im Bett liegt aufgrund einer sehr schweren Erkrankung und ans Bett gefesselt seid. Es kann auch sein, dass ihr vielleicht... im Bett esst und letztendlich nur im Bett lebt, dass das ganze Leben im Bett passiert. was auch immer. Geschichten rund um das Bett, wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, meldet euch, Telefonnummer 0800 220 5050 für morgen oder mailt, ihr könnt euch schon anmelden, per Mail unter domian@wdr.de. Geschichten rund um das Bett. Freitemennacht heute und so geht's jetzt auch weiter mit der Nathalie. Und Nathalie ist 24. Hallo Nathalie. Ja, hallo Domian. Nathalie, schön, dass du da bist. Ja, danke. Um was geht's? Ich bin in meinen besten Freund verliebt. In deinen besten Freund? In meinen besten Freund. Ho. Den kenne ich seit fast 9 Jahren. Ist der beste Freund schwul oder hetero? Ja, genau. Was genau? Ist er schwul oder hetero? Der ist heterosexuell. Hetero. Mhm. Der hat eine Freundin. Mhm. Mhm. Den kennst du schon? Ich habe gerade mit dem Schwul und Hetero dazwischen gequatscht. Wie lange kennst du den? Seit 2003. 2003. Mhm. Ja. Und da ist noch nie was gelaufen zwischen euch? Früher. Da ist einmal was passiert. Also der hatte eigentlich die ganze Zeit immer eine Freundin gehabt. Und dann hat er sich von ihr getrennt und ihm ging es nicht gut. Wir waren beide trinken und waren noch jetzt sturzbesoffen und haben dann ein bisschen rumgeknutscht. Aber mir ist dann auch nicht gewesen, weil ich ihm dann gesagt habe, nee, ist nicht. Mhm. Und danach hatten wir eine ganze Weile keinen Kontakt mehr. Ach so, danach gar keinen Kontakt? Weil er fast gar nicht. Weil ihr geschockt wart, was da passiert ist? Ja. Wie lange keinen Kontakt? Ich glaube ein halbes Jahr oder so, mhm, keinen Kontakt mehr. Und wie lange lief? Und dann war er halt wieder mit ihr zusammen. Ja. Und mit der von vorher. Und dann hatte ich einen Freund eine Zeit lang. Mhm. Und in der Zeit, mit dem ich mit dem zusammen war, war es so, dass er sich von der jetzt endgültig getrennt hat und dann Single war. Und ja, als ich dann mich von meinem Freund getrennt habe, hatte er schon wieder eine neue Freundin. Also hin und her, hin und her. Ja. So. Hin und her. Wie ist denn der Stand der Dinge jetzt im Moment? Hast du einen Freund? Hat er eine Freundin? Also ich habe gerade mehr oder weniger eine Beziehung angefangen. Ja. Halt. Und sie? Ja. Ich sag mal, und sie. Und er? Er ist schon länger mit einer Frau zusammen. Und wieso? Es ist aber auch so, dass er mit ihr zusammengekommen ist. Weiß nicht, warum die zusammen sind. Er hat gesagt, er ist eigentlich über die letzte noch nicht hinweg gewesen und sie weiß das auch und ja, ja. Keine Ahnung. Diese Kussgeschichte da und die die Sendepause da von Funkstelle von einem halben Jahr, wie lange liegt das zurück? 4 Jahre. Ach so, so lange. Und danach hat sich das dann wieder eingerenkt und ihr habt viel miteinander gemacht und viel miteinander gesprochen. Ja. Seit wann glaubst du denn jetzt zu fühlen, dass du in ihn verliebt bist? Seit 2 Monaten. Warum? Ich weiß nicht. Wir sehen uns öfter. Also er ist einmal die Woche ungefähr hier, manchmal zweimal die Woche. Und wir telefonieren und schreiben SMS den ganzen Tag. Ja gut, das habt ihr doch früher wahrscheinlich. Ja, es ist auch vorher schon gewesen, dass ich gedacht habe, ich wäre in ihn verliebt. Und alle Leute sagen, ich bin in ihn verliebt. Alle Leute, die uns sehen, sagen das. Die sagen, du bist ein Idiot? Ja, das sagen sie auch. Nee, ich habe nicht verstanden. Was alle Leute sagen? Alle Leute wissen, dass ich in ihn verliebt bin. Also, er auch? Alle Leute sagen das auch. Nein, er nicht. Hm. Vielleicht bist du schon ganz lange in ihn verliebt und hast es dir früher nur nicht zugestanden. Kann das sein? Ja, das denke ich auch. Ich habe irgendwie, dann im Nachhinein habe ich immer gedacht, wenn er mit der damals die ganze Zeit zusammen war, wenn mit der irgendwann mal Schluss ist, vielleicht ist dann eine Reihe, aber so, das ist dann ja dummerweise nicht gekommen. Jetzt hast du aber auch eine Beziehung am Laufen im Moment. Mhm. Wie alt ist diese Beziehung? Ein paar Tage. Ach so. Ja, gut, da müssen wir nicht drüber reden. Nee. Warum lässt du dich auf eine Beziehung ein, wenn du eigentlich heimlich in einen ganz anderen Mann verliebt bist? Weil er eine Freundin hat und weil ich einsam bin. Ja, das ist ja nun kein Grund, sich auf irgendjemanden einfach mal so einzulassen. Das ist ja nun ein bisschen armselig. Ja. Das sind jetzt 2 Tage, aber in 2 Tagen spielst du deinem neuen Freund so ein bisschen was vor, oder wie? Ich bin gerne mit ihm zusammen. Wenn ich mit ihm zusammen bin, dann denkst bin du, ich es gerne. Wenn ich dann wieder alleine bin, dann denke ich mir, weiß ich nicht. Vielleicht ist keine so gute Idee. Alle wissen das in deinem Umfeld, dass du in deinen besten Freund verliebt bist. Das heißt, sie wissen das. Alle Leute sagen, dass ich in ihn verliebt bin. Ich wundere mich oder ich kann es gar nicht glauben, dass er es dann nicht weiß. Das muss er doch. Also entweder hat das gesteckt bekommen von irgendjemandem oder. Nein, die Leute sagen das ja nicht ernsthaft. Die reden halt darüber. Das sind halt Gerüchte, dass die irgendwann mal was miteinander hatten. Es kam mal das Gerücht, dass ich von ihm schwanger bin und was nicht alles. Was halt Leute so erzählen. Glaubst du denn nicht, dass er das trotzdem ein bisschen merkt, dass mit dir irgendwas los ist? Ich weiß auch nicht, ob er vielleicht auch irgendwas fühlt. Ist denn der Kontakt, habe ich das gerade richtig verstanden, jetzt im Moment oder in den letzten Wochen? Jetzt im Moment sehen wir uns eigentlich jede Woche. Intensiver einmal. Als noch vor einem Jahr? Ja, also er kommt dann hier zum Frühstück vorbei und ich mache ihm Pfannkuchen. Und, ja. Ach, wie süß. Ja. Du machst ihm Pfannkuchen. Mhm. Du armes, und dann geht er und dann gibt es nur ein Küsschen auf die Wange und das war's, oder wie? Ja. Also nicht mal ein Küsschen auf die Wange, nein, das halte ich nicht aus. Also umarmt ihr euch denn oder macht ihr gar nichts? Ja. Doch, ja. Das schon. Ja. Wir liegen auch auf dem Sofa und knuddeln. Ach, das schon? Ja, gut, klar. Meine, das ist ja noch mehr auszuhalten als ein Küsschen auf die Wange, wenn man, wenn man knuddelt. Hm. Wie geht's dir im Moment? Ja, ich bin halt verwirrt. Hm. Ich denke immer wieder drüber nach, ob es vielleicht so ist, dass er auch was für mich fühlt. Aber dann denke ich mir, er hat eine Freundin. Wozu hat er denn diese Freundin, wenn er dann was von mir will? Bei all diesen Freundinnen, vielen Freundinnen, die er da hatte und wie er nicht hatte, habe ich keinen Überblick mehr. Wie lange ist er denn mit der jetzigen zusammen? Ich weiß das nicht genau. Ah, wie? Ihr seid beste Freunde und du weißt nicht, wie lange er mit der Freundin zusammen ist? Nein, ich habe ihn nicht gefragt. Ja, da fragt man doch nach. Als beste Freundin fragt man doch, hey, wie geht denn das? Wie läuft das bei euch? Wie lange seid ihr zusammen? Ist der Sex gut? Küsst sie gut? Und weiß ich was alles? Nein, darüber mag ich gar nicht mit der. Ach, du willst gar nichts, weil dich das dann kränkt, oder wie? Ja, weiß ich nicht. Weil du eifersüchtig bist. Mhm. Aber wenn du so engen Kontakt mit ihm hast, musst du doch mitbekommen, wie lange die zusammen sind schon, so ungefähr ein Jahr, oder? Nee. Also seit Februar ungefähr. Ich weiß es halt nicht genau. Ich gehe mir davon aus, dass du die dann auch kennst, dass ihr euch auch mal zu dritt... Ja, ich kenne die. Und wie ist also die? Wir treffen uns nicht zu dritt, nein, das machen wir nicht, aber ich kenne die halt. Und wie ist die so? Die ist nett. Ja. Natürlich. Ja. Natürlich ist sie nett. Aber du magst gar nicht länger intensiv mit ihm über sie sprechen, verstehe. Nee. Was machen wir denn jetzt? Also wir reden meistens auch über seine alten Geschichten, irgendwas, über irgendwelche Probleme mit er hat mit ihr. Hat er ja eigentlich keine Probleme. Also das ist schon ein Indiz, dass das nicht eine normale, gute, enge Freundschaft ist. Innerhalb einer guten, engen Freundschaft würde man ja auch über die Beziehungen redet man ja, ne? Ist ja klar, ist ja das eines der Hauptthemen, dass man sich dann austauscht. Tut ja. Und dann ist es auch so, wenn er weiß, dass es mir schlecht geht, wenn er irgendwie nachfragt, dann hat er es gemacht, er war eigentlich am Arbeiten und dann steht er auf einmal hier vor der Tür. Hm. Fragt er dich denn nach deinem neuen Freund? Nein. Aber du hattest ja in den letzten Jahren, in diesen vielen Jahren sicher auch immer wieder mal Freunde. Mhm. Hat er denn da danach gefragt? Meistens haben wir erst darüber geredet, wenn es dann vorbei war. Ach, was ist denn da los? Er war dann immer halt derjenige, der mich dann drüber weggetröstet hat. Was machen wir jetzt? Ich weiß nicht, ob ich ihm sagen soll, weil ich weiß nicht. Was mache ich, wenn er auch irgendwas fühlt? Dann? Dann wäre die Freundschaft kaputt, wenn es dann... Ja, wie schlimm, dann wäre die Freundschaft kaputt, diese tolle Freundschaft. Aber was wäre dann? Ich weiß nicht, ob wir irgendwie ein Paar werden könnten. Ich weiß es nicht. Dann wäre die Freundschaft, also wenn er für dich auch was fühlt, dann wäre diese Freundschaft, so wie ihr sie jetzt definiert, wäre die kaputt, klar. Aber dann wärt ihr ja zusammen. Ja. Wäre das nicht toll? Ja, natürlich wäre es toll, aber auf der anderen Seite wäre es dann auch so, dass er dann mit seiner Freundin Schluss machen müsste und ich müsste mit meinem Freund Schluss machen. Ja, müsstest du. Ist ja nicht so schlimm, wenn man erst zwei Tage zusammen ist. Natürlich. Ja, das ist nicht so schlimm, aber die sind schon eine Weile zusammen. Ja, und gut. Ich, das ist ja nicht dein Problem. Ich weiß zwar, dass sie auch von ihm weiß, dass er gesagt hat, er ist über seine letzte noch nicht wirklich hinweg, aber ich schätze mal, die wird sich trotzdem ihre Hoffnung machen, wenn die zusammen sind. Natalie. Ja. Es geht nicht um diese Freundin, was die denkt und was da los ist. Es geht jetzt darum, dass du dich klar und ehrlich verhältst. Hm. Und ich finde, dass du ihm das sagen solltest. Hm. Ich garantiere dir, egal was er antwortet, es wird alles neu mischen. Hm. Und es wird klarer werden danach. Das ist doch ein entsetzliches Hickhack, was da hin und her läuft zwischen euch beiden. Ja. Vielleicht bricht wirklich alles auf und er sagt, ja, ich habe mich auch nicht getraut, ich bin in dich auch verliebt und ihr seid wirklich zusammen und das andere wird sich dann schon regeln und fügen. Mhm. So wie du das jetzt geschildert hast, finde ich, muss man das aussprechen. Mit allen Risiken, die damit verbunden sind. Aber jetzt muss die Wahrheit auf den Tisch. Butter bei die Fische. Okay. Ja? Mhm. Ich drücke dir die Daumen, dass es gut geht. Dankeschön. Alles Gute, Nathalie. Okay. Tschüss. Tschüss. 1.30 Uhr haben wir und 46 Sekunden. Hier ist Iris. Iris ist 42. Hallo Iris. Ja, hallo Dunja. Iris, was geht's? Ja, denn? Mir geht's auch nicht so gut. Was ist denn los? Ja, ich habe ein krebskrankes Kind. Bitte? Ich habe einen Gehirntumor. Du hast einen Gehirntumor. Deshalb kannst du auch nicht so klar sprechen. Ja, ich kann schon klar sprechen. Also er hat einen Gehirntumor. Ach, er? Ich habe das nicht verstanden. Wer? Dein Mann oder Freund oder was? Nee, mein Sohn. Ach, der Sohn. Der Sohn, ja. Er ist 16, eine Metastase in der Wirbelsäule, beides inoperabel. Und seit anderthalb Jahren, seit fast 2 Jahren, rennen wir nach Heidelberg, ja. Ich mache seit fast 2 Jahren Chemotherapie. Mit ihm? Mit ihm. Mit ihm. Er hat einen Hickman-Katheter. Was hat er? Einen Hickman-Katheter. Was ist das? Den Kindern wird ein Schlauch eingepflanzt, ja. Du kannst dir das so vorstellen, da hängt ein Schlauch raus, ja. Damit sie intravenös alles Mögliche eingeflößt kriegen können. Wo hängt Chemotherapie? Wo hängt der Schlauch bei deinem Sohn am Rücken? Nee, vorne an der Brust. Bist du alleine mit dem Kind? Nee, ich habe auch noch einen Ex-Mann. Wir sind aber geschieden. Hast du vielleicht aus Verzweiflung oder aus Erschöpfung was getrunken vorhin? Nee, wirklich nicht. Ich habe aber gestern, ich bin in den letzten 2 Tagen jeden Tag nach Heidelberg gerannt. Wie weit ist das von euch entfernt? Von mir aus sind es, keine Ahnung, 20 Kilometer. Ja, und aber ich war gestern von ihm von 9 Uhr bis 20 Uhr, er hat sich noch den Daumen gebrochen. Liegt der Junge jetzt da oder fahrt ihr zur Behandlung dorthin? Nein, aber ich muss ständig hinrennen, das ist das Problem, ja. Das geht von wirklich in einer 4-Wochen-Phase. Ja? Also du gehst mit dem Jungen nach Heidelberg immer? Ich probiere es. Und dort bekommt er die Chemotherapie? Einmal im Monat, ja. Und warum musst du jeden Tag mit ihm hin? Das war jetzt die letzten Tage war es schlimm, weil erst hatte er eine Infektion, ja. Ja. Da muss man sowieso hin, dann kriegt er intravenös Antibiotika. Ist er denn überhaupt stabil, dass er jeden Tag so eine Fahrt machen kann? Ja, muss irgendwie. Du fährst mit dem Auto mit dem Jungen dahin? Nee, manchmal mit dem Taxi, manchmal geht's per Auto, ja. Also je nachdem, wer Zeit hat. Mein Problem ist, ich war die ganze Zeit, das geht jetzt anderthalb Jahre, ja? Ich habe keinen Job bekommen. Du hast keinen Job bekommen? Nee, ich habe mich beworben, ja? Und seitdem es heißt, oder wenn ich sage, mein Kind hat das und das, ja? Nichts habe ich bekommen. Weil die Angst haben, du bist dann sowieso ganz oft nicht verfügbar. Ja, klar. Du hast mir gerade gesagt, am Anfang war das so ein bisschen schwer, dass wir uns verstanden haben. Der Junge hat einen Gehirntumor und Metastasen an der Wirbelsäule. Ja. Und das ist irreparabel. Man kann es nicht operieren. Mhm. Hat man denn die Chance, dass die Chemotherapie, das ist meine Hoffnung. Das ist die Hoffnung. Was sagen die Ärzte? Wie groß ist die Chance? Also wir hatten das. Beim ersten Mal war es niederschmetternd, ja, da haben sich Metastasen gebildet. Und ich warte jetzt auf das Ergebnis. Gestern war die MRT vom Schädel. Und ich warte jetzt, wie das wird. Aber du sagst, du hast dich beworben und wolltest arbeiten. Aber de facto kannst du doch gar nicht arbeiten, wenn du dich so intensiv um den kranken Jungen kümmern musst. Ja, Domian. Aber da kommt, was soll ich denn sagen? Dann kam das Arbeitsamt, ja, und hat mir angeboten, ich soll doch bitte schön einen Erzieher machen. Du sollst nichts ja gegen Kinder, ja. Und ich habe das auch angefangen. Den Erzieher machen, was heißt das? Ja, ich habe ein Auswahlverfahren gehabt. Also ich bin ja auch genommen worden. Du sollst als Erzieherin arbeiten, meinst du? Nee, das ist 2 Jahre Ausbildung. Ja. Die Frage ist nur, ob ich das im Moment kann. Ja, das frage ich mich allerdings auch. Wenn du sagst, wenn der Junge so krank ist, bist du doch jeden Tag mit dem Jungen beschäftigt. Da kannst du doch keine Ausbildung machen. Wie finanziert ihr euch? Ja, es wird ja bezahlt. Bitte? Das wird ja schon bezahlt. Nee, wie ihr euch im Moment finanziert. Was meinst du, ist das Kind? Ja, von was lebt ihr? Ich habe das Glück, dass ich meinen Ex-Mann habe. Davon kriegst du das Geld? Ja, der ist selbstständig. Mhm. Sag mir doch mal, wie der Junge ist 16 Jahre alt, da kriegt man nun Alba, ist man ja so gut wie erwachsen schon. Wie geht der denn mit dieser schweren Erkrankung um? Ach Gott, der ist nicht so erwachsen. Der will immerhin, dass ich immer mit ihm gehe, ja? Na gut, kann man ja vielleicht auch verstehen. Aber trotzdem, wie geht er damit um? Ist er verzweifelt? Weint er? Ist ihm klar, was mit ihm los ist? Ja, der sagt oft, ganz, ganz oft, sagt er mir blöde Sprüche. Was denn zum Beispiel? Du kannst mich demnächst einsagen. Du kannst mich demnächst einsagen. Sowas sagt er. Ja. Ich habe den Eindruck, dass du auch völlig fertig bist mit den Nerven. Ich hab's auch an den Nerven. Das glaube ich. Aber das liegt auch vielleicht daran, dass ich momentan überfordert bin. Das glaube ich. Ich kann nicht eine Erzieher. Wissen Sie, oder weißt du, Domian, ich hätte mir das gewünscht, ja. Aber ich glaube, das geht dann im Moment. Ich glaube auch nicht, dass das geht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass man sich da überfordert fühlt. Wenn man so, es ist ja nur erstmal ein Schicksalsschlag, wenn das eigene Kind so schwer krank ist. Und ich mache das jetzt seit anderthalb Jahren, renne ich mit ihm nach Heidelberg. Ich bin immer da. Ich habe schon gesagt bekommen, nee, eigentlich kann er es selber tun, ja, er ist ja 16. Sag mal, der Ex-Mann, ist das auch der Vater des Sohnes? Natürlich. Der kümmert sich aber nicht direkt um den Sohn. Doch auch. Der fährt auch schon mal mit ihm nach Heidelberg? Ja, ganz oft. Ach so. Was mich fertig macht, sind manchmal die Argumente, dass ich gesagt bekomme, er ist doch 16, ja, er kann doch alleine hin. Naja, gut. Er ist das Prozedere gewohnt, ja. Ja, aber vielleicht kann man es auch verstehen. Mein Gott, der Junge ist todkrank. Also ich renne ständig in Heidelberg rum und ich habe noch keinen 16-, 17-Jährigen erlebt, der auf Dauer dort alleine rumrennt. Da ist immer Eltern oder sonst irgendwas, da ist immer jemand dabei. Hast du große Angst, dass dein Kind sterben könnte? Ja, natürlich. Und ich glaube, das ist auch das, was zusätzlich so auf dich drückt, was ja auch verständlich ist, wäre ja bei jedem von uns so. Zusätzlich zu der Alltagsbelastung. Hast du denn sonst noch jemanden, der dir so ein bisschen zur Seite steht, mit dem du auch sprechen kannst? Außer dem Ex-Mann? Die meisten Leute verstehen das, man. Die wollen das wahrscheinlich auch gar nicht immer wieder hören, ne? Das erzählt man dann einmal und dann war es das. Ja, genau. Das erzählt man einmal und das war das. Ja, genau. Ja? Verstehe. Und dann will man die gar nicht mehr belasten, die Leute. Die verstehen es auch nicht so. Wie sind denn die anderen Leute so um dich herum? Hast du das Gefühl, dass die auch Mitleid haben mit deinem Jungen? Ja, aber ich will doch kein Mitleid. Mhm. Das ist das Allerletzte, was ich will. Ja, natürlich. Und übrigens auch das Allerletzte, was mein Sohn will. Ich glaube, Es geht in erster Linie jetzt erstmal, dass du ein bisschen stabilisiert wirst. Das Problem ist, weißt du, ich habe diese Ausbilder, ich habe das angefangen, ja, und es hat gnadenlos schlecht angefangen. Am 10. September, so, ich habe das gesagt bekommen, ich werde jetzt Erzieher, großartig gefragt worden, mich auch, ne? Machen wir es halt einfach mal. Iris, ich muss immer noch mal sagen, also mit dieser Arbeit und deiner Weiterbildung da alles in Ehren. Aber ich verstehe nicht, dass sich das so sehr beschäftigt. Es geht doch in erster Linie jetzt erstmal um deinen Sohn. Nein, weil ich das ja machen muss. Ich bin, weißt du, Domian, ich habe das vom Arbeitsamt bekommen, ja? Ja, aber mir wäre das Arbeitsamt jetzt driss egal, wenn mein Sohn fast stirbt. Er ist ja noch nicht tot. Nein, so meine ich es auch nicht. Aber die Priorität wäre doch, sollte doch eigentlich bei dem Jungen sein, dass der optimal betreut wird. Und oder missverstehen wir uns? Ja. Aber trotz allem will die Arge auch noch was von mir. Verstehe. Also letztendlich fühlst du dich rundum überfordert. Ja, genau. Ja, das also könnte ich das eigentlich nur lösen, wenn ich zum Psychiater gehe, ja? Ja. Und sage, so, bitteschön, lasst mich alle in Ruhe, ich kann nicht mehr. Ja. Also das ist ein gutes Stichwort. Ich gehe zum Psychiater. Du wirst jetzt mal bitte mit meiner Psychologin sprechen. Ich glaube, du brauchst wirklich eine klare psychologische Hilfestellung vor Ort, wo du lebst. Und da werden wir dich erstmal beraten. Mhm. Du brauchst eine Stütze für all das, was du da machst, ja? Okay. So, dann bitte ich dich aufzulegen, Iris, und du wirst gleich angerufen von der Sabine. Das ist heute Nacht meine Psychologin, ja? Alles Gute und viel Glück wünsche ich dir und deiner Familie. Danke. Tschüss. So, meine Lieben, nochmal der Hinweis auf morgen. Thema Morgennacht sind Geschichten rund um das Bett. Ich möchte gerne mit euch über all das reden, was ihr mit oder in einem Bett schon erlebt habt. Das kann gehen von Sex, gutem, ausgefallenen, verrückten, abgefahrenem Sex, bis hin, dass ihr lange vielleicht in einem Sterbebett gesessen habt und jemanden den Tod begleitet habt oder dass ihr vielleicht selbst schon lange, vielleicht seit Jahren im Bett liegen müsst, weil ihr sehr schwer krank seid und wenn ihr mit mir darüber sprechen wollt. Das Thema heißt also Geschichten rund um das Bett. Wenn ihr euch gerne anmelden wollt, dann macht das bitte per Mail unter domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr unter der bekannten Telefonnummer an. Hier ist Marita und Marita ist 44. Ja, hallo. Hallo Marita. Ah, mir geht's gar nicht gut. Was ist denn los? Ja, mein Freund ist am Samstag gestorben. Zu Hause hier in Tönning. Bitte? In Tönning. Sagt ihr das was, Tönning? Nee, das ist ein Ort oder wo? Das ist ein Ort, ja. Nordfriesland. Nee, das kenne ich nicht. Und ja, nee, sie schon alle, ne? Ist am Samstag gestorben. Der ist am Samstag gestorben. Ja. Schlaganfall. Wie alt? 48. Hm. In deiner Anwesenheit gestorben? Nein, nein, ich war noch in der Küche, hab noch was zu essen gemacht. Es war ja die Nacht, das ist ja in der Nacht passiert. Ja. So, dann hatte ich schon meine Hunde haben gebellt. Ich habe drei Border Collies. Hm. Und er hat eine Chihuahua-Hündin. Hm. Und die hat er mit nach oben genommen. Ich sag, soll ich dir noch was bringen? Nö, mir geht's ganz gut, sagt er zu mir. Mhm. Und dann auf einmal, weiß ich, bin ich nochmal spazieren gewesen. Bitte? Kam wieder. Ich war dabei noch spazieren gewesen und kam wieder und dann war er tot. Also er war noch spazieren und kam wieder? Nein, ich war du spazieren. Du warst noch spazieren. Entschuldigung, ich verstehe es nicht. Genau. Nicht mhm. Ich war noch spazieren gewesen mit meinem Hund. Und dann hast du ihn tot vorgefunden? Dann, ja, genau. Mhm. Und das oben im Bett. Mitten in der Nacht. Was hast du gemacht? Ja, ich war erstmal schockiert. Ne? War dir klar, dass er tot ist oder hast du gedacht, er lebt noch? Nee, ich habe ihn gerufen. Ich sag Norbert, aber kriegte keine Antwort. Na gut, er hätte ja bewusstlos sein können. Nein, nein. Es war dir klar, dass er tot ist? Aber er hat mich gleich angerufen beim Notarzt, aber wie man genau schon nichts mehr zu machen. Die haben den Tod dann festgestellt? Genau. Ja. War er bei dir zu Besuch oder habt ihr in diesem Haus zusammen gewohnt? Wir haben zusammen hier gewohnt im Haus. Und wie lange warst du mit ihm zusammen? 5 Jahre. Mhm. Das heißt, das ist jetzt ganz, eine ganz, ganz furchtbare Tragödie für dich. Ja. Am Samstag? Und Freitag wird er jetzt beerdigt. Mhm. Da habe ich auch ein Graus vor. Das glaube ich. Ich ja, war er denn, hat er irgendeine Vorerkrankung? Nee, er hat gerne Alkohol getrunken. Also war Alkoholiker. Er war Alkoholiker. Mhm. Wie war denn eure Beziehung mit den 5 Jahren? Ja, manchmal gab es ein bisschen Streit, aber hat man sich mal einen Tag nicht gesehen. Und dann bin ich auch mal weggeblieben. Ich dachte, ich komme morgen wieder. Mhm. Ja, mach das, dann kommst du morgen hier rein, ja, meinte er zu mir dann. Mhm. Ich sage, Norbert, lass uns mal drüber reden. Ja. Und dann war es aber wieder gut hier. Irgendwann. Ja, und dann war wieder gut. Mhm. Haben uns wieder vertragen. Mhm. Da haben wir noch ein schönes Essen gemacht und so. Ja, verstehe. Ja. Muss er nicht mehr da. Habt ihr euch mal darüber unterhalten, wie das vielleicht wäre, wenn einer zuerst dann, wenn einer zuerst stirbt? Ja. Habt ihr? Mhm. Haben wir beide. Und was hat er dazu gesagt? Dass er nicht mehr lange mitmacht. Bitte? Mit seinem Leben. Ich hab's nicht verstanden. Dass er das nicht mehr lange mitmacht mit seinem Leben. Er hat gesagt, dass er das nicht mehr lange mitmacht mit seinem Leben. Ja, genau so. Das waren seine Wörter. Wie hat man das zu verstehen? Wollte er sich das Leben nehmen oder hat er geahnt, dass er stirbt? Nee, er hat geahnt, dass er stirbt. Wie hast du denn darauf reagiert? Das ist ja merkwürdig, wenn jemand das so sagt. Na, ich war fassungslos. Kann man sich ja vorstellen. Ja, das glaube ich. Na, und hast du ihn nicht gefragt, wie meinst du das und wie kommst du darauf? Ja, habe ich ihn auch gefragt. Ich sage, wie meinst du das denn jetzt? Ja, sagt er, finde ich keine Arbeit mehr. Weil er hat 30 Jahre bei Feministen, ja. Die stellen so Ampelschilder und so, für ja. Verkehrsschilder und so und ja. Für LKWs und so. Da hat er 30 Jahre gearbeitet und dann haben sie ihn rausgeschmissen. Also er war schon sehr, also ja, geknickt. Sehr geknickt und frustriert so vom ganzen Leben, von der Lebenssituation. Genau, und deswegen fing er auch an mit dem Alkohol. Dann habe ich auch zu ihm gesagt, hör bitte auf damit, du kannst hier ab und zu mal was trinken, ein Bierchen meinetwegen oder was. Aber keine harten Sachen. Mhm. So Cola-Cron, das war ja jeden Tag gemacht. Und dann bin ich mal in die Küche gegangen, hab die Flasche genommen und dann ab in die Spüle, Wasser drauf und dann krieg ich eine gescheuert von ihm. Ach du. Und das fand ich gar nicht nett. Dann hatte ich auch ein blaues Auge gehabt und naja, das ist eine alte Story, aber. Also so diese schlimme Alkoholphase, da war der jeden Tag blau, oder wie? Ja. Kann man so sagen. Ich habe nichts mehr gerafft, ich hab ja alles gemacht hier. Im Haus und so. Diese schlimme Alkoholphase, wie lange hielt die an? Oh, der fing an. Wie? Seitdem er rausgeschmissen worden ist. Ja, wann war denn das? Bei seiner Firma. Ja, wann war denn das? 3 Jahre. Mhm. Und da war er auch nie mal bei einem Arzt und hat versucht, sich helfen zu lassen. Nee. Hatte ich das nicht zum Arzt. Lieber sterbe ich mal, der. So, also man soll ja nichts Schlechtes über Tote sagen, aber das ist ja eine ziemlich blöde Einstellung, ne? Ja, das hat er wirklich so gesagt. Hat dich das denn nicht manchmal wütend gemacht, dass er so eine Einstellung hat? Und wie? Das glaube ich, das hätte mich auch sehr wütend gemacht. Aber das wie gesagt, ich habe ja 3 Hunde und so, meine 3 Borders. Das heißt, er ist quasi in sein Verderben hineingerannt. Ja, genau. Er hat sich auch nicht helfen lassen. Ich sage, geh doch ins Krankenhaus oder geh gleich zum Arzt hin. Nee, was soll ich denn am Arzt? Mir geht's doch gut. Ich brauche doch nur meinen Alkohol. Ich habe das so verstanden, als sei er jetzt an einem Schlaganfall gestorben. Ja, genau. Mhm. Das haben die vom Notarzt festgestellt. Mhm. Ja. Würdest du denn sagen, dass du ihn noch richtig tief geliebt hast zum Schluss? Ja, wirklich. Wir wollten ja auch heiraten und so. Also trotz allem und auch trotz, dass er dir da einmal das Auge blau geschlagen hat, würdest du das sagen? Genau. Ja. Ja. Jetzt ist er tot. Ja, jetzt ist er tot, ja. Und kommt niemals wieder. Niemals. Mhm. Du hast Angst vor der Beerdigung. Ja. Das verstehe ich gut. Beerdigungen sind auch grauenhaft. Wie wird die sein? Wie wird die ablaufen? Du hast es ja wahrscheinlich bestimmt und organisiert. Das hat sein Bruder gemacht und ich auch ein Teil davon. Werden da viele Leute kommen? Ja, schätze ich mal. Mhm. Schätze ich mal. Und das ist so... Ganz klassisch läuft das ab. 30, 40 Leute bestimmt. Mhm. schätze ich mal so. Und soll da irgendwas Besonderes passieren bei der Trauerfeier? Na, ich glaube, ich würde zusammenbrechen. Hast du denn noch Familie oder Freunde, die dich so ein bisschen auffangen? Nee, ich habe nur noch einen Bruder, ja? Der wohnt in Dörpstedt, Dünge. Sagt dir auch nichts, ne? Tut mir leid, ich kenne mich da nicht so aus. Aber ist ja egal. Und, naja, mehr habe ich auch nicht. Und doch, meine drei Kinder, aber... Ach, na gut, die fallen dir jetzt erst die ein. Die unterstützen mich auch noch ein bisschen. Wie alt sind denn die Kinder? Meine Tochter ist jetzt, die wird jetzt hier, na, pass schon, die wird jetzt 19. Ja. Mein Kleiner, ich meine, so klein ist sie ja auch nicht mehr, die wird jetzt 17, ich sage immer noch kleiner dazu. Ja. Und der Große wird an, hier, wird 23. Lebt denn eines von den Kindern noch bei dir mit im Haus? Nee. Nee. Aber sind die weit weg von dir? Nö, Schleswig, alle verteilt. Schleswig und Böcklund. Also das ist, man kann sich gut erreichen, das ist dann nicht so, ja, so schlimm. Die telefonieren auch, schreiben uns gegenseitig an und... Und die kommen auch zur Beerdigung? Ja, die sind auch da. Ja. Die sind auch dabei. Meine Ach, Kinder. Marita, das ist natürlich eine grauenhafte Zeit. Es ist eine grauenhafte Zeit und es ist auch so ein trauriges Ende, wie du es gerade beschrieben hast, dass er so mit dem Leben irgendwie fertig war und abgeschlossen hatte und Alkoholiker war. Und es ist alles tragisch und traurig. Und jetzt diese Woche ist natürlich besonders schlimm. Und ich wünsche dir sehr, dass du über die Beerdigung gut hinwegkommst. Ja. Es ist eine harte Zeit. Es ist eine harte Zeit. Sieh zu, dass du die nächsten Wochen dich beschäftigen kannst. Du hast deine Hunde, das ist schon mal sehr gut. Ja. Da bist du beschäftigt. Aber ich habe auch Angst, dass ich hier raus muss aus dem Haus hier, weil das Haus gehört mir ja nicht. Ach so. Das gehört dir ja Norbert, ne? Ach so. Deswegen. Ach, das kommt auch noch hinzu. Und er hat ja drei Brüder und eine Schwester. Also viel, viel Angst ist da auch, dass man die eigene Wohnung verliert. Das ist natürlich auch schlimm. Ja, genau. Marita, das ist eine traurige Zeit. Dann wünsche ich dir von Herzen viel Kraft, dass du da jetzt die nächste Zeit ganz gut durchkommst. Das habe ich auch. Ja, ich wünsche es dir von Herzen. Und wenn du aus dem Haus raus müsstest, hast du denn genug Geld, dass du dir irgendeine Wohnung leisten kannst? Nee, leider nicht. Ich habe auch keine Arbeit. Ich bin ja auch auf Arbeit, hier arbeitslos, aber bin auch auf Arbeitssuche. Und ich möchte gerne was mit Tiere dann machen. Besteht denn die Chance, wie ist denn die Stimmung, dass du da in der Wohnung, in dem Haus bleiben kannst? Also sein einer Bruder ist ja total nett. Mhm. Auch der andere. Nur weiß ich nicht, wie der andere darauf reagiert. Mhm. Ne? Weil ich habe ja nicht so sehr den Kontakt zu dem anderen Bruder. Deswegen. Dann sage ich es einfach mal, ich hoffe und drücke ganz fest dir die Daumen, dass du da zumindest noch eine ganze Weile drin wohnen kannst, dass du die Sorge zumindest nicht hast. Ja, das hoffe ich auch. Ja. Liebe Marita, also nochmals, mir tut es sehr, sehr leid, was passiert ist, natürlich. Sehr, sehr leid. Und ich hoffe, dass du den Freitag, da ist ja die Beerdigung, dass du es gut schaffst. Und viel Kraft für die nächste Zeit. Tja. Von Herzen alles Gute. Okay, Domian, danke dir auch. Gerne. Mhm. Tschüss, danke. Tschüss. Ja, tschüss. 1:53. Marcel 25. Hallo Marcel. Hallo Domian. Marcel, über was reden wir beide? Wir beiden reden über Leute, die immer auf die Behinderte auf freien Arbeitsmarkt wollen. Ich bin jetzt einer. Wir reden über Behinderte, die was? Die nicht auf Arbeitsmarkt. Freien Arbeitsmarkt so genommen werden. Also, die können keine Arbeitsstelle finden. Das heißt, du bist betroffen. Genau. Du bist betroffen. Ja. Was hast denn du? Hier. Was hast denn du für eine Behinderung? Ich habe eine Lernschwäche. Was heißt das? Was heißt es konkret? Ich kann nicht so lesen so und schreiben, ne? Gar nicht? Nein, doch, lesen kann ich ein bisschen. Aber nicht mehr nicht so gut schreiben. Also, aber deinen Namen kannst du schreiben? Ja, ja. Das ging. Mein Name kann ich lesen. Kannst du so? Ich habe auch viel im. Ja. Nee, ich frage, kannst du so Überschriften in der Zeitung lesen? Geht das? Ja, das kann ich ja. Ja. So einigermaßen mit Abstand, nicht so hier langsam. So. Das liegt aber nicht daran, dass du schlecht sehen kannst, sondern du kannst einfach nicht gut lesen. Du kannst nicht lesen. Genau. Du hast es nicht richtig gelernt. Genau. Kannst du rechnen? Ja. Das geht. Kann ich. Das kann ich ja. Auf was für eine Schule warst du? Auf eine Sonderschule, das ist so eine für geistig Behinderte. Mhm. Aber geistig behindert bist du nicht? Nein. Sondern es ist einfach eine Lernschwäche. Nur eine Lernschwäche. Mhm. Da waren auch viele so, was ich habe. Und ich bin jetzt von der Werkstatt, Behindertenwerkstatt, rausgegangen, weil ich will was anderes machen. Ich will so Lagerhelfer. Also Werkstatt heißt, du warst in so einer Behindertenwerkstatt? Genau. Und da bist du raus? Ja. Warum? Weil das bringt mir nichts, weil das ist auch wenig Geld schon alleine. Und das sind auch richtig so schwer Behinderte auch, ne? Da fühlst du dich gar nicht so zugehörig? Nein. Hm. Was hast du da gemacht in der Behindertenwerkstatt? Im Lager. Aber dein Wunsch ist jetzt wieder in ein Lager zu gehen? Richtig. Als Lagerhelfer, Lagerarbeiter? Ja, genau. Und wie sieht das so aus? Was hast du bisher so für Erfahrungen gemacht? Entladen, beladen, Regale auf reingetan, die Ware. Genau. Hast du dich denn schon beworben bei verschiedenen Firmen? Ja, habe ich. Und die sagen, nö, sowas wollen wir nicht haben. Mhm. Da habe ich gesagt, warum? Ich bin körperlich, bin ich belastbar. Ja. Und du musst da ja keine Romane lesen bei der Arbeit. Ne, richtig. Das heißt, wie begründen die? Sagen die einfach hier sowas wie sie wollen wir nicht haben? Das trauen die sich doch wohl nicht zu sagen. Die sagen so, sie können ja nicht so gut lesen, sie passen nicht da rein. Mhm. Und das kriege ich jedes Mal, wenn ich ein Vorstellungsgespräch habe. Finde ich auch ziemlich gemein, muss ich sagen. Auch wenn du nicht gut lesen kannst, kommt es darauf an, ob du ein guter Typ bist, ob du engagiert arbeitest und ob du die Arbeit, die du da tun solltest, ob du die gut kannst. Darum geht's doch. Oder muss man da viel lesen? Ja. Nee. Finde ich nicht. Nee, viel nicht. Vielleicht mal ein bisschen was, irgendwelche Aufschriften auf Kartons oder so, aber... Ja. Ja, wenn jetzt auf dem Karton so steht, Beispiel Schlösser, das kann ich ja lesen, so, ne? Ja, ja. Wie viel Absagen hast du denn schon einstecken müssen? 25. 25 schon? Ja. Das ist aber frustrierend, da gebe ich dir aber wirklich recht. Ja. Und da wollte ich jetzt mal... Das waren alle... sag bitte. Ich wollte jetzt nur gerade wissen von dir, wie man das machen kann, so. Boah, Marcel, wenn ich das wüsste, wenn du 25 Mal dich schon beworben hast, wer schreibt denn für dich die Bewerbung? Das kannst du doch wahrscheinlich nicht alleine, ne? Oder? Nein, das mache ich mit meiner Mutter. Ah ja. Hm. Und dann wirst du dann auch vorgeladen zu einem Gespräch bei den? Ja, beim Gespräch werde ich vorgeladen. Du warst bei diesen 25 hast du bei allen vorgesprochen. Ja. Und woher wissen die das dann, dass du nicht so schreiben kannst oder lesen? Weil ich mit offenen Karten spiele. Finde ich schon sehr richtig und sehr gut. Ja. Boah, das ist aber gemein. Das ärgert mich richtig, wenn ich das jetzt so höre. Ja. Also du bist ja wirklich dann ein Mensch, der sich auch bemüht, wenn du 25 Bewerbungen schon mal geschrieben hast und bist da hingegangen und jedes Mal kriegst du einen vor die Nase, fühlt man sich ja auch ziemlich... und viele Firmen sagen auch immer, ich rufe sie zurück und dann kommt gar nichts. Ja, das sind so hohle Sprüche sind das. Ja. Marcel, vielleicht wäre eine ganz neue Schiene für dich, nicht immer wieder da gegen die Wand zu laufen, sondern dich weiterzubilden, dass du richtig lesen und schreiben lernst. Ja. So wie Forscherschule oder so. Ja, ich habe ja am Freitag hier schon große Werbung für Weiterbildungsmaßnahmen gemacht. Das musst du machen, damit dir die Tür nicht versperrt wird für deine Arbeit, die du gerne machen möchtest. Wir rufen dich jetzt nochmal an und suchen mal ein paar interessante Adressen für dich raus, wo du dich hinwenden könntest, okay? Okay. Du legst bitte auf, wir melden uns gleich. Ja. Tschüss Marcel, toi toi toi, tschüss. In der Technik heute Nacht Friederik Marquardt. Morgen heißt unser Thema Geschichten rund ums Bett. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, gerne auch mailen. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht. Bis morgen, tschüss.